Jeden langsam ist Wort für Krieg. Kleine und große Gerüchte schreien, waren heute zum Herzmusik. So wie es sollte, war es nie geplant, das Ziel wird verseucht. Zu verrecken an kleinen Lappermäuschen, die sind glücklich zu gegen euch. Du hast die Scheiße, deine Karten will ich ja, dein Gebet habe ich, der ist verkehrt. Die Scheine sind laut, damit es alle hören. Du kriegst die Jagd, kleiner Bastard. Die Wahrheit ist fake, wird dann niemand zerstören. Deine Eltern haben dir alles gegeben, du lässt es aus und raus. Geldmacherei ist was du machst, du willst immer höher steigen. Auf den Schultern des stolzen Kids, sondern werde bitte nie verzeihen. Und die Scheiße, deine Taten bin ich ab, weil ihr mit Abweg nicht verkehrt. Schreitet sie laut, damit es alle hört. Du kriegst ihr Gas, meiner Bastard. Die Wahrheit ist weg, weil du niemand zerstören. Alles aus, alles was deine Vorteil dient, das nimmst du ganz einfach in Kauf. Schau in den Spiegel, ja sieh genau hin, genau du bist gemeint. Eine ganze Kult bist du zerstört, von ganzes verrückter Schwein. Du alles die Scheiße, deine Taten bin ich jetzt, weil ich darf ich nicht verkehrt. Du schreitest so laut, damit es alle hören. Du dreckiger kleiner Bastard, die Wahrheit im Weg, wirst du niemals zerstören. Weg des Lebens war in den langsamen Bonzenkrieg. Kleine und große korrupte Schweine machen heute Kommerzmusik. So wie das Leute war es nie geplant und das Ziel erhört fast euch. Vom Verräter des Leiden, Blammerbäuchen, ihr seht es gegen euch. Wollt ich die Scheiße, deine Taten, wenn ich werde, dein Gebet habe ich nicht verkehrt. Du schreitest so laut,